Siebte Lektion. Wo wollen Sie hin? Man hat Urlaub und Ferien und man möchte selbstverständlich die Urlaubs- und Ferienzeit gut ausnutzen, um seine Kräfte wiederherzustellen, sich auszuruhen, sich etwas zu amüsieren, etwas Neues zu erleben, überhaupt sich zu erholen. Nach einem guten Urlaub lässt es sich gut arbeiten. Wenn man krank ist, so möchte man gern das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und man fährt zur Kur in einen Kurort, in ein Sanatorium. Es gibt viele Erholungsstätten dieser Art im Süden und im Norden, im Osten und im Westen. Sie liegen gewöhnlich in malerischen Gegenden, im Gebirge oder am Meer, am Ufer eines Flusses oder eines Sees, überhaupt dort, wo es Bäder und Mineralquellen gibt und wo die Luft eine besondere Heilkraft hat. Die Leute, die keine Kuren brauchen und einfach Erholung und Entspannung suchen, verbringen gern ihren Urlaub in Ferienheimen. Die Tagesordnung in einem Ferienheim ist nicht so streng geregelt wie in einem Sanatorium. Man kann viel Zeit im Freien verbringen. Je nach Geschmack kann man Ausflüge in die Umgebung machen oder ein bisschen faulenzen, in der Sonne liegen, einen Liegestuhl oder eine Hängematte nehmen und im Schatten der Bäume lesen oder einfach die Stille und Ruhe genießen. Am Abend geht man zum Tanz oder sieht sich einen neuen Film an. Die Leute, die Kinder haben, fahren gern an die Ostsee oder ans Meer. Da wohnt man in einer Pension oder mietet ein Zimmer. Man verbringt möglichst viel Zeit am Strand. Da können die Kinder im Sand spielen, baden, schwimmen, sich richtig austoben. Gute Erholung bietet auch eine Wasserfahrt mit dem Dampfer oder mit dem Motorschiff. Der Anblick des Wassers ist eine Augenweide. Dort, wo man Stationen macht, gibt es viel Interessantes und Sehenswertes. Es gibt viele Menschen, vor allem junge, aber auch ältere Leute, die Bewegung und Abwechslung gern haben. Sie ziehen einem bestimmten Wohnort das Wandern vor und machen Wanderfahrten. Sie wandern zu Fuß durch Wälder und Felder. So lernt man das Land besser kennen. Man rastet und zeltet, wo es einem gefällt, und lebt mitten in der Natur. Das selbstgekochte Essen schmeckt in der frischen Luft besonders gut. Es ist auch schön, in den Bergen zu wandern und auf einen Berg zu steigen. Aber das Bergsteigen ist nicht jedermanns Sache. Da soll man gut ausgerüstet und auch vorbereitet sein. Die Berge fordern Mut und Kraft. Wie Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten, seinen Urlaub sinnvoll und abwechslungsreich zu gestalten. Und es gibt viele Erholungsarten. Was würden Sie persönlich vorziehen? Was würden Sie gern in der Ferienzeit unternehmen? Wo würden Sie gern Ihren Urlaub verbringen? Wohin würden Sie gern auf Urlaub fahren? Warum?